Abschnitt 5 aus Der Lärm von Theodor Lessing. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweites Kapitel: Lärm und Kultur, Teil 2. Lichtenberg hat vom Lärm gesagt, dass er ihn nur dann unerträglich fände, wenn er den Zweck störender Geräusche nicht einsehen oder billigen könne. Daher pflege er, wenn er eine Horde unnützer Jungen vor seiner Türe lärmen höre, sich lebhaft vorzustellen, dass eben derselbe Lärm derselben Jungen vielleicht dienen werde, die Franzosen oder Engländer im nationalen Kampf aus dem Felde zu schlagen. Das pflege ihn versöhnlicher gegen die Lärmbolde zu stimmen. Das nenne ich in der Tat echt nordisch rationell gedacht. Als ob nicht aller Jugendlärm von Kindern und Völkern seinen Zweck und seine Rechtfertigung eben in sich selber trüge. Die Rechtfertigung des ganz unnennbaren Lärms in italienischen Städten, die Sanktion der unzähligen, völlig entbehrlichen Geräusche, die schon das Epos des Malers Bronzino tragikomisch aufzuzählen versuchte, sie liegen ausschließlich in der triebhaften Freudigkeit, mit der alle die lärmenden Existenzen, diese Fruchthändler, Hausierer, Limonadenverkäufer, Bettler, Lazzaroni, Taugenichtse, Hochstapler und naiven Gauner, ihr Vergnügen an der Sonne in die blauen Lüfte hinausschreien. Fußnote: Als ich in die Wasserstadt Venedig kam, glaubte ich, in ein Reich der toten Stille zu kommen, dachte ein Buon Tempone zu werden und endlich einmal entrückt zu sein alle dem Lärm und Geruch unseres Straßenverkehrs. Aber nirgendwo habe ich solche Schreihälse, solche Schmutzfinken wiedergesehen. Ende Fußnote. Dagegen betrachte man das Antlitz intellektueller und ethischer Kulturen. Die späte, biologisch alte Zivilisation des gelehrten Chinesen, des frommen Buddhisten, des gebildeten Türken, sie bewährt sich vor allem in der stummen, bewundernswerten Selbstbeherrschung und kontemplativen Ruhe, die über dem ganzen Leben wahrhaft gebildeter Menschen liegt. Man glaube ja nicht, dass jene grobe Beobachtung richtig ist, die den vornehmen Asiaten phlegmatisch und apathisch schilt. Plötzliche, unerwartete Ausbrüche lange aufgestauter und niedergezwungener Fanatismen widerlegen diese Zumutung. Der Asiat ist kraftvoll und leidenschaftlich, aber zugleich innerlich disziplinierter und gebundener als die jungen europäischen Völker im Durchschnitt zu sein pflegen. Darum schwebt über dem Leben später Buddhisten die Weihe stummer Würde und Ehrfürchtigkeit. In ihr dokumentiert sich jene überlegene Rationalisierung des Trieblebens, die der Mensch nur der Schule der Not, nur einem langen, geschlechterlangen Leiden danken kann. Diese Überlegenheit der Intellektualisierung des Trieblebens äußert sich aber auch in der ungleichen seelischen Anlage der Geschlechter. Die Frau ist immer und überall rationaler als der Mann. Der psychologische Unterschied des weiblichen und des männlichen Vertreters desselben Typus läuft allemal auf ungleiche intellektuelle Bindung psychischer Energien hinaus. Diese ungemein wichtige psychologische Wahrheit habe ich seit vielen Jahren in Schriften und Vorträgen vertreten. Aber ich bezeichne als Rationalität des psychischen Erlebens keineswegs objektive Bewusstseinsinhalte. Ich meine nicht irgendwelche faktischen Kenntnisse und Bildungsmomente, noch auch etwa Übung in den Funktionen bewussten Denkens. Die Frau hat lediglich eine ältere und höhere Seelenkultur. Sie verdankt sie der langen Hemmung ihrer äußeren Kraftentfaltung. Sie dokumentiert sich in der zweckvolleren Ökonomik der Lebenskräfte, in der größeren Selbstbeherrschung und Tragfähigkeit weiblicher Naturen. Eben diese schweigende Überwindung des Lebens aber gibt dem Menschen seine besondersartige menschliche Würde. Sie ist das Ziel aller Erziehung und der seelische Gewinn aller Kultur. Denn Erziehung ist Erziehung zum Schweigen, und Kultur lehrt das Leiden ohne Klage. Der wohlerzogene, kultivierte Mensch wird sich, ganz gleich welcher inhaltlichen, objektiven, materialen Kultur er angehöre und auf welcher Kenntnis- und Bildungsstufe er verharre, immer und überall durch Schweigen und durch Feindschaft gegen undisziplinierte, laute Lebenshaltung auszeichnen. Drittens. Kultur ist Entwicklung zum Schweigen. Selige Ruhe liegt über allem Vollendeten. In keusche Stille sind alle großen Werke der Menschheit gehüllt, von hehrer Lautlosigkeit durchtränkt. Dieses hängt damit zusammen, dass alles, was im Bereiche zweifellosen Wertes liegt, jenseits des Kampfes stehen muss, dessen ureigenstes Stigma Lärm und Lautheit ist. In der Welt des Zweifellosen gibt es keinen Streit. Darum weiß schon Plato von seinem Himmel reiner Ideen nichts Kennzeichnenderes zu sagen, als dass man in seinen Sphären keine Geräusche höre. Denn alles Geräusch hängt in der Wurzel mit irgendwelchem Struggle for Life zusammen, sei es in Form der Konkurrenz oder sei es in Form der Abwehr. Lärm ist nichts anderes als ein großes Streitmittel, mit dem ein Geschöpf dem anderen zu imponieren versucht. Und auch hinter der subtilsten Art geflissentlichen Lärmes steht noch der Machtwille und die Unvollkommenheit. Ein altes Sprichwort sagt, dass Hunde, die am lautesten bellen, am seltensten beißen. Es zeigt sich in der Tat, dass alles, was sich lärmend anzuempfehlen oder durch Lärmen zu erschrecken sucht, von der Sicherheit des Siegers am weitesten abwohnt. Jedes Lebewesen aber kämpft mit Waffen, die Not und Schicksal ihm leihen. Das Insekt, das nicht duften kann wie die Lilie, hat wenigstens die Macht, sie zu besudeln. Und so kann auch jeder Fuhrknecht, der das verfeinerte Faustrecht des Lärmens übt, Gedanken im Haupte selbst eines Tasso zerbrechen. Damit wehrt und verteidigt er sich gegen die Macht des Geistes, der auch sein Leben langsam in die leidensreiche Fessel der Kultur einschmieden will. Man beachte also, womit die Masse des Volkes immer und überall zu argumentieren und zu kämpfen gewohnt ist. In jeder Volksversammlung entscheidet die Lunge. Missliebigen Staatsmännern zeigen sie durch Gejohle ihre Weltanschauung an, missliebige Gelehrte boykottieren sie durch Katzenmusik. Mit nichts anderem beteiligt sich die kompakte Majorität an Aufständen und Revolten, ja an allen ungewöhnlichen Augenblicken der Geschichte, als mit unaufhörlichem Geschrei. Und die sich in Können und Tat am kläglichsten und feigsten erweisen, sind die frechsten und lautesten Schreier. Kein Unglück wird schweigend, kein Kampf in Stille durchkämpft, es muss alles an die Glocke. Überall in der menschlichen Gesellschaft wird lamentiert, medisiert, gebetet, gebettelt und geweint. Denn das sind Mittel, mit denen sich Leiden und Problematik betäuben, mit denen jeder Konflikt sich auf andere abwälzen lässt. Aber alles, was der Mensch noch bespricht, deutet auf einen Wunsch, nicht aber auf Besitz. Wenn nur die vitale Energie, die bei einem einzigen unserer Schützen, Turner und Sängerfeste im chauvinistischen Selbstgefühl und patriotischem Gerede verpulvert wird, täglich und stündlich in den Dienst produktiver nationaler Arbeit gestellt würde, dann könnte das deutsche Volk bald das vornehmste und beste aller Völker sein. aber es ist das untrügliche Zeichen unserer nationalen Unreife, dass bei uns zu vielerlei gelärmt, gewollt und gesprochen wird, während der kulturelle Besitz und die Reife schweigen und leisten würden. Es ist symbolisch, dass die sicherste und edelste Kultur, die es heute gibt, die Kultur der englischen Gentlemen, auch die knappste, schlichteste und leiseste Sprache redet. Der Sprachgebrauch eines polynesischen Inselstammes verwendet im täglichen Umgang mehr Worte, Bilder, Tropen und Metaphern als die konzise und schmucklose Sprache der großen, modernen englischen Denker besitzt. Wenn wir Deutsche auf die erhabenen Werke und Menschen der Gegenwart, auf die Schriften Nietzsches, auf die Dramen Wagners mit Recht stolz sind, so könnten dennoch künftige Geschlechter auch in ihnen zu viel Rhetorik und Kakozelie finden, um sie als den Ausdruck wahrer kultureller Reife schätzen zu können. Die Überlegenheit der stilleren, englischen Kultur, die das Never Interrupt das 11. Gebot genannt hat und in der puritanischen Heiligung des Sonntags einen wahren Segen für Kopfarbeiter schuf, zeigt sich vor allem darin, dass sie die Menschen besser hören lehrt. Es ist nicht häufig, dass jugendliche Völker und Menschen an der Kunst der Sprache Mangel leiden, dagegen mangelt ihnen stets die Kunst des Zuhörens. Bei uns redet alles, am meisten unsere Staatsoberhäupter. Und niemand hat Ohren, niemand versteht zu hören. Viertens. Unendlich bevorzugt und liebenswürdig sind die seltenen Menschen, die einem sie anregenden Gegenstande gegenübertreten, ohne Bedürfnis, sich höchst selbst in eigener Person dazu in Rapport zu versetzen. Eine schöne Blume muss gepflückt und berochen, ein anmutiges Kind geküsst und gestreichelt werden. Ein seltenes Tier wird alsbald geneckt und betastet, eine schöne Frau belästigt und haranguiert. Wenn die gemeine Rotür einem überlegenen Geiste, einem reicheren, stärkeren, mächtigeren gegenübersteht, so ist unverkennbar ihr einziges Bemühen, dass sie nur ja Eindruck mache, ernst genommen, estimiert werde, während der wahrhaft gebildete Mensch gerade dem Bessergestellten gegenüber sich schweigend zurückhalten, überall aber lernen und empfangen wird. Er wird lieber sprechen lassen als sprechen. Es ist ihm gleichgültig, was man von ihm glaubt und hält. Er fühlt auch, dass es das gute Recht anständiger Leute ist, sich unbeschadet ihrer Autorität mindestens dreimal an jedem Tage blamieren zu dürfen. Nun aber blicke man auf das, was allen wohl gefällt und was sie alle lesen und schreiben. Man blicke auf all dieses Reden über, dieses gegenseitige sich bespiegeln, sich sezieren, sich beobachten. Alles aus der Perspektive machtwilliger Eitelkeit und der Freude, andere nicht anerkennen zu brauchen oder im Anerkennen sich selbst eine Folie zu geben. Der meiste Publizismus lebt von diesen rohesten Formen seelischer Konkurrenz. Aber auch die meisten ernsten Bücher, die irgendwelche Modeerfolge haben, wollen durchaus die Menschheit erziehen, fanatisieren und moralischen Einfluss nehmen durch Schreien und Lärmen. Und was wird nicht vollends an Erziehungsanstalten und Universitäten gepredigt, gelärmt und gebessert? Man gewinnt schließlich den Eindruck, dass es aller Welt nur darauf ankomme, mitzureden, dabei zu sein und lärmende Macht auszuüben. Darauf deutet auch die unsinnige deutsche Einrichtung der Diskussion. Wenn etwa nach dem künstlerisch geschlossenen Vortrage eines Sachkundigen Hinz und Peter aufstehen, um irgendwas Nebensächliches, Konfuses oder Verwirrendes ahnungslos und selbstüberzeugt zu Markte zu bringen, worauf es alsbald in die Zeitung kommt. wie wenige ahnen, dass alles Reden Irrtum einschließt. Den Irrtum, dass man zu keinem Gegenstand Distanz hat, in dem man unmittelbar lebendig ist. Auf dem Gipfel trägt Kultur das Ideal allwissenden Schweigens. Jenes Ende, das Fiesole im Bilde des Petrus Martyr gezeigt hat, es liegt eigene Wahrheit darin, dass auch die Religion das letzte uns verheißene Paradies und die ewige Seligkeit als Hort des Schweigens, dagegen die Hölle als Stätte unausgesetzten Lärmes schildert. Im Hades wird kein lautes Wort mehr gesprochen, selbst das Ruder des Charon erregt keinen Laut in stummen Wellen. Der letzte Lärm, der den Scheidenden entlässt, ist der Ruf der am Ufer harrenden Seelen, die sehnsüchtig auf den erlösenden Nachen warten. Im Christenhimmel freilich geht es nicht ohne Posaune und Engelchöre ab und die grässliche Aussicht auf verklärte, singende und schmausende Philister. Dafür bieten wenigstens die Schilderungen der Hölle, wie sie die Kirchenväter entwerfen, eine umso energischere Verurteilung des irdischen Gelärmes. Ihre Schilderungen schwelgen in dem fürchterlichen Höllengeschrei, das die rachsüchtigen Teufel erheben, und in der Vorführung des Jammers, der die sündhaften armen Seelen tönen macht. Dante schon sang von der Erfindung eines Teufels. Eine ungeheure, grässlich dröhnende Glocke, die Tag und Nacht geläutet wird. An ihren Schallmantel wird das arme Opfer festgeschnallt. Die Schläge der Glocke treffen unaufhörlich sein Ohr, so dass der ganze Körper mitbeben muss, bis schließlich der Wahnsinn dem Gemarterten Erlösung bringt. Das ist das wahrhafte Symbol für den Lärm unseres Menschenalters. Ende von Abschnitt 5. Gelesen von Klaus Missfeld.